Hobby, das man, ey, ich hab keinen Bock mehr. Yeah, Rap ist für mich nur Ausnahmezustand. Ich tu was für mich und fang mit nem Versuch an. Hab keine Themen mehr, das fängt zu stören an. Und warum sagen Leute, dass man mein Zeug hören kann? Rap ist für mich nur noch Ausnahmezustand. Ich tu was für mich und fang mit nem Versuch an. Hab keine Themen mehr, das fängt zu stören an. Und warum sagen Leute, dass man mein Zeug hören kann? Yeah. Ich hab so viel geschrieben, dass es keinen Spaß mehr macht. Wo liegt der Sinn und was ich daran sagen hab? Immer aus Zwang, Reime zu schreiben, Scheiße zu reimen, damit ich sagen kann, ich hab keine Zeit mehr zu bleiben. Yeah. Mein Job ist Rappen und meine Leidenschaft auch. Ich hab die Grundlagen, die man für die Leidenschaft braucht. Yeah. Ich hab die Crowd einfach gebaut. Aha. Bin einfach versaut, kommt schon, hab doch einfach Vertrauen. Bitte. Ey, nen Tipp mit dem Mic, den Tipp, der hier scheit. Nö. Der Tipp, der hier weint, wenn der Tipp nichts erreicht. Yeah. Ich scheiß auf Reime und tolle Reimstruktur. Ich erwarte die Scheine wegen meiner Leitkultur. Yeah. Ich leite euch über den Beat direkt in mein Herz. Ich bin ehrlich, mir fällt der Scheiß nicht schwer. Weiß wer, warum ich mich selber derbe stresse? Nö. Ich hab einfach von Rap den Wert vergessen. Rap ist für mich nur Ausnahmezustand. Ich tu was für mich und fang mit nem Versuch an. Hab keine Themen mehr, das fängt zu stören an. Und trotzdem sagen Leute, dass man mein Zeug hören kann. Rap ist für mich nur noch Ausnahmezustand. Ich tu was für mich und fang mit nem Versuch an. Hab keine Themen mehr, das fängt zu stören an. Und trotzdem sagen Leute, dass man mein Zeug hören kann. Ich suche Themen, die die Welt begeistern. Aha. Wo bleibt der Sinn? Es ist unbegreifbar. Yeah. Ich schreib nur noch über Hip-Hop, weil ich keinen Plan hab. Dabei hab ich ne weiße Weste wie ein Zahnarzt. Ich schreibe Bars und das stresst mich abnormal. Und dabei hab ich nicht mal meine Schulden abbezahlt. Nö. Immer diese Zeilen sehen Scheiß bei Reden und dauernd so tun, als wenn man das geilste Label. Das kommt diesmal wirklich direkt aus der Seele. Yeah. Direkt aus der Szene, versuch Rap zu bewegen. Aha. In meinem Kopf liegt dir jetzt ein Schalter um. Denk nicht drüber nach, lass uns einfach tun. Yeah. Das ist so sick wie ein kranker Psycho. Aha. Ich schreib, hab keine Lust, das war noch nie so. Entschuldig Aha. mich, ich brauch ne kreative Pause. Denn jetzt ist Schluss, es kann nicht negativer laufen. Yeah. Rap ist für mich nur Ausnahmezustand. Ich tu was für mich und fang mit nem Versuch an. Hab keine Themen mehr, das fängt zu stören an. Und trotzdem sagen Leute, dass man mein Zeug hören kann. Rap ist für mich nur noch Ausnahmezustand. Ich tu was für mich und fang mit nem Versuch an. Hab keine Themen mehr, das fängt zu stören an. Und trotzdem sagen Leute, dass man mein Zeug hören kann. Du willst nicht, dass ich aufhöre? Das musst du nicht. Nö. Das ist ne Phase, du hast nicht genug gekriegt. Aha. Ich werd nicht aufhören, du brauchst keine Angst haben. Nein. Du bekommst noch was, so wie bei Brandmarken. Yeah. Du willst nicht, dass ich aufhöre? Das musst du nicht. Nö. Das ist ne Phase, du hast nicht genug gekriegt. Ich Aha. werd nicht aufhören, du brauchst keine Angst haben. Nein. Du bekommst noch was, so wie bei Brandmarken.